Zum Greifen nahe schienen die Mauern, die ein Zuhause für unsere Träume werden sollten. Dann stürzten sie ein. Und zwischen den Mahlsteinen der Roggenmühlenwirklichkeit zerfielen Visionen zu Staub. Staub, der der Boden sein kann, aus dem neue Mauern wachsen. Oder Wurzeln. Oder Flügel für einen Traum, der nicht stirbt, sondern nur seine Form verändert.